Teil 3. Interview mit einer Schülerin. Evelyn hat im Deutschunterricht in einer Videogruppe mitgearbeitet. Du hörst gleich ein Interview mit ihr, das als Podcast auf der Webseite der Schule zu hören ist. Lies zuerst die Sätze 10 bis 14. Du hast dafür eine Minute Zeit. Höre nun das Interview. Löse die Aufgaben beim Hören. Kreuze bei jeder Aufgabe 10 bis 14 an, richtig oder falsch. Danach hörst du das Interview noch einmal. Hallo Evelyn. Hallo Marco. Ihr habt in der Klasse Videos gemacht? Ja, in 5 Gruppen. Jede Gruppe hat ein Video gemacht. Zu verschiedenen Themen? Nein, alle zu demselben Thema. Aber jede Gruppe hat das Thema so behandelt, wie sie es sich vorgestellt hat. Es sind also 5 ganz verschiedene Videos entstanden. Verrätst du uns auch das Thema? Im Spiegel. Das ist eine Kurzgeschichte aus unserem Lesebuch. Sie handelt von einem Jungen in der Pubertät, der sich im Spiegel anschaut und nicht besonders glücklich ist. Weil er keine Freundin hat? Nein, das nicht. Aber er kann einfach nichts richtig machen. Alles geht schief. Und die Eltern machen ihm ständig Vorwürfe. Naja, du kennst das ja. Eigentlich das Übliche. Und wir mussten dazu ein Video machen. Das hört sich ja spannend an. War es auch, aber am Anfang haben die meisten keine große Lust gehabt mitzumachen. Warum denn das? Weil uns der Deutschlehrer gleich gesagt hat, dass das eine Menge Arbeit ist. So ein Video machen kostet halt sehr viel Zeit. Und im normalen Unterricht geht das einfach nicht. Und da haben alle mitgemacht? Naja, wie gesagt, am Anfang waren einige dagegen, aber die Mehrheit wollte es ausprobieren. Und dann haben halt alle mitgemacht. Und wie lief das? Super. Also erst haben wir im Unterricht doch mehrere Stunden über das Projekt gesprochen und Pläne gemacht. Aber dann mussten wir den Film zu Hause fertig machen, nach der Schule, jede Gruppe in einer anderen Wohnung. Und jede Gruppe hatte auch ihre eigenen Ideen. Und wir wollten gar nicht, dass die anderen wussten, was wir machen. War da ein bisschen Konkurrenz dabei? Ich glaube schon. Außerdem hat uns der Lehrer dann gesagt, dass wir die Videos bei einem Wettbewerb einreichen sollen. Das war natürlich nochmal ein Grund, sich richtig anzustrengen. Und wie lange habt ihr gebraucht? Das weiß ich nicht so genau, aber es waren mehrere Nachmittage und bestimmt 2 komplette Wochenenden. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht. Und was war das Besondere daran? Ich glaube, vorher hat kein Mensch gewusst, wie schwierig das ist. Manchmal mussten wir eine einzige Szene 4-5 Mal wiederholen, bis sie gestimmt hat. Und dann das Schneiden. Zum Glück hatten wir in unserer Gruppe einen, der das schon ganz gut konnte. Aber ich selbst hätte das nie geschafft. War also echte Teamarbeit? Ja, so etwas sollten wir in der Schule öfter machen. Im Team an einem interessanten Projekt arbeiten macht wirklich Spaß. Und kann man die Videos irgendwo sehen? Ja klar, wir haben sie ins Internet gestellt. Du hörst das ganze Interview jetzt ein zweites Mal. Überprüfe dabei deine Antworten. Hallo Evelyn. Hallo Marco. Ihr habt in der Klasse Videos gemacht? Ja, in 5 Gruppen. Jede Gruppe hat ein Video gemacht. Zu verschiedenen Themen? Nein, alle zu demselben Thema. Aber jede Gruppe hat das Thema so behandelt, wie sie es sich vorgestellt hat. Es sind also 5 ganz verschiedene Videos entstanden. Verrätst du uns auch das Thema? Im Spiegel. Das ist eine Kurzgeschichte aus unserem Lesebuch. Sie handelt von einem Jungen in der Pubertät, der sich im Spiegel anschaut und nicht besonders glücklich ist. Weil er keine Freundin hat? Nein, das nicht.